B2. Isabel, was machst du heute? Ich gehe schwimmen. Mit Klaus. Das ist mein Bruder. Mirko, was machst du heute? Heute? Heute treffe ich meine Freunde. Wir gehen ins Kino. Jana, was machst du heute? Ich weiß nicht. Doch, ich gehe in den Zoo, das Eisbärbaby angucken. Das ist so süß.